Die Kaiserlichen. Wegzocken ist Fortlocken. Stärke ist die Ferse, eine junge Kuh. Barte ist ein Beil. Blank ist schön, von Frauenzimmern gesagt. Takelzeug sind verdächtige Menschen. Hillebille, ein an zwei Stricken aufgehängtes Brett, das mit zwei Hämmern geschlagen wird und einen weithin vernehmbaren Schall gibt. Knutschen ist zärtlich drücken, Katheker ist die Eichkatze und Sohl ist ein Wasserloch.